Erster Sanballat und andere hören, die Mauer von Jerusalem wird gebaut. Die Löcher schließen sich. Sie werden sehr wütend. Zweiter, sie planen zusammen. Sie wollen gegen Jerusalem kämpfen. Sie wollen dort Chaos machen. Dritter, wir beteten zu unserem Gott. Wir hatten Angst vor ihnen. Darum stellten wir Wachen auf, Tag und Nacht. Vierter, die Leute aus Juda sagten, die Arbeiter sind müde. Es gibt zu viel Schutt. Wir können die Mauer nicht bauen. Fünfter, unsere Feinde dachten, sie sollen uns nicht sehen. Wir kommen zu ihnen. Wir töten sie und stoppen den Bau. Sechste, Juden, die nahe wohnten, kamen oft. Sie sagten uns, wo die Feinde waren. Siebter, ich stellte Leute hinter die Mauer. Sie hatten Schwerter, Lanzen und Bogen. Sie standen in Gruppen. Achter, ich sah alles an. Dann sagte ich zu den Anführern und dem Volk, habt keine Angst vor ihnen. Denkt an den großen Herrn. Kämpft für eure Familien und Häuser. Neunter, unsere Feinde hörten, dass wir es wussten. Gott hatte ihren Plan zerstört. Wir konnten alle zur Mauer zurück. Jeder machte seine Arbeit. Zehnter, von diesem Tag an arbeitete die Hälfte meiner Leute. Die andere Hälfte hielt Waffen. Sie hatten Schwerter, Lanzen und Schilde. Die Anführer standen hinter den Judäern. Elfter, die Lastträger waren bereit zu kämpfen. Mit einer Hand arbeiteten sie. Mit der anderen Hand hielten sie eine Lanze. Zwölfter, die Maurer hatten ihr Schwert dabei. Sie mauerten so. Der Trompetenbläser stand neben mir. Dreizehnter, ich sagte zu den Anführern und dem Volk, die Arbeit ist groß. Wir sind weit voneinander an der Mauer. Vierzehnter, wenn ihr die Trompete hört, kommt zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Fünfzehnter, so arbeiteten wir am Bau. Die Hälfte hielt Lanzen. Sie arbeiteten von morgens bis abends. Sechzehnter, ich sagte dem Volk, bleibt nachts in Jerusalem. Ihr sollt nachts Wache halten. Tagsüber sollt ihr bauen. Siebzehnter, niemand von uns legte die Kleider ab. Ich nicht, meine Brüder nicht, meine Leute nicht. Jeder hatte seine Waffe bereit.